Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte wieder mal eine kleine Audioaufnahme machen und ich habe jetzt lange Zeit leider nicht mehr aufgenommen und hatte jetzt gedacht, dass es mal wieder lange Zeit ist und ich möchte es natürlich jetzt versuchen, noch regelmäßiger zu machen. Hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Computer gehabt und solche Dinge. Wir haben jetzt Mai und das heißt natürlich, dass man auch viele Dinge jetzt sieht, die jetzt in der Natur passieren. Es ist ein sehr, sehr milder April gewesen. Wir haben auch eigentlich relativ schön Mai gehabt. Und man sieht natürlich, dass überall jetzt hier natürlich jetzt schon im April die Bäume ihre Blätter bekommen haben. Und dass überall Blüten sind, natürlich auch zu dem Leidwesen vieler Leute, gibt es auch jede Menge Pollen jetzt in der Luft, was natürlich für die Allergiker nicht so schön ist. Und es war ja auch jetzt relativ trocken und wenn es dann lange Zeit nicht geregnet hat, dann sind natürlich die Pollen auch längere Zeit in der Luft, das natürlich dann auch nochmal nicht so angenehm ist für die Allergiker. Aber ich denke, dass es jetzt ein bisschen besser wird langsam. Und hoffe, dass dann, wenn es nochmal so kräftig regnet, ist dann auch dann, dass auch die Allergiker dann wieder frei durchatmen können. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man immer wieder so mitbekommt, dass jetzt die Jahreszeiten sich wechseln von jetzt vom Winter, Entschuldigung, vom Frühling jetzt in den Sommer. Mir kommt es dann immer so vor, als ob das länger her ist als ein Jahr, was natürlich nicht sein kann. Es ist ja meistens dann genau ein Jahr her. Und aber trotzdem finde ich es immer wieder bemerkenswert, was da sich alles verändert in der Natur. Das Bemerkenswerte überhaupt ist natürlich erst einmal, dass es diese Jahreszeiten gibt. Also ganz abgesehen von dem, was bei den Pflanzen und den Tieren passiert, also alleine die Tageszeit umstellen, die Tageslängenveränderung und die mit dieser Sache einhergehende Temperaturunterschiede, dass es eben halt mit einer relativen Präzision dann jedes Mal wieder so vonstatten geht. Das hängt eben halt mit der Bewegung der Erde um die Sonne, hängt das, also es hängt mit der Bewegung der Erde um die Sonne zusammen und dass eben halt die Erde auf dem praktisch auf ihrem Weg dann sozusagen praktisch ab, also manchmal näher zur Sonne steht und manchmal weiter weg von der Sonne ist. Und das sind relativ kleine Unterschiede im Verhältnis zu dem Abstand allgemein von der Sonne. Ist relativ gering, aber trotzdem macht es einen so großen Effekt aus. Ich glaube, meine Mutter ruft mich. Einen Moment. Ja, hier bin ich wieder. War eine kurze Unterbrechung. Ich hoffe, dass das keine große Störung war. Ja, gut. Also ich wollte so ein bisschen über alles war da natürlich wieder sprechen. Und wie ich immer so in die Sache rangehe, das ist eben halt, dass ich immer versuche zu schauen, was kann man mit unseren, was können wir mit unseren Sinnen aufnehmen. Und dass man dann, wenn man etwas stärker darüber nachdenkt, dass man dann praktisch immer sozusagen das Wirken anders in diesen Sachen erkennt. Und ich werde da nie müde, immer wieder zu erwähnen, dass es ja eigentlich immer diese ganz, ganz offensichtlichen und ganz in sozusagen Fleisch und Blut übergegangenen Dinge sind, über die man jedes Mal wieder nachdenken sollte, dass sie halt nicht selbstverständlich sind. Und eines der besten Beispiele ist immer so etwas zum Beispiel wie die Erdanziehungskraft, ja, die Gravitation. Das heißt, wenn wir sehen, dass irgendwelche Dinge jetzt runterfallen, und das ist eben halt, da fällt was runter, da bewegt sich etwas. Und so von physikalischer Seite aus, jedes Mal, wenn sich etwas bewegt, dann macht man dafür eine Kraft verantwortlich. Also man sagt rein physikalisch, wenn ich irgendwo eine Bewegung eine relative Bewegung natürlich zu irgendetwas feststelle, beobachten kann, dann suche ich eben halt, also muss ich als Physiker nach einer Kraft suchen. Ich kann also irgendwie nicht sagen, nee, diese Bewegung, da bedarf es keiner Kraft. Ja, also das würde dann, also Kraft kann man fast so definieren wie etwas, wo eine Bewegung zustande kommen könnte, zumindest, was das Potenzial hat, eine Bewegung zustande kommen zu lassen. Es muss nicht unbedingt so sein, aber man müsste genauer sagen, also eine resultierende Kraft in eine bestimmte Richtung, die ungleich Null ist, ja, dann muss eine Bewegung festzustellen sein. Und ungleich Null, damit meint man eben halt, es kann natürlich sein, wenn jetzt eine Kraft von unten nach oben wirkt und eine Kraft von oben nach unten an dem gleichen Körper und die sind gleich groß, dann wird sich natürlich dieser Körper nicht bewegen. Aber eine resultierende Kraft, die ungleich Null ist, heißt eben halt, dass eine dieser beiden Kraftkomponenten dann größer ist als die andere und man so immer feststellen kann, ob der Körper sich nach oben oder nach unten bewegt, je nachdem, welche Kraft größer ist. Und wenn man sich jetzt also anschaut, ein Fußball, man hält einen Fußball in der Hand und lässt ihn dann los und er fällt zu Boden, dann ist das, also jetzt ein Physiker würde sagen eben halt, dass die beiden, also dass die, ja, die Protonen in dem Fußball und die Protonen der Erde, ja, die ziehen sich gegenseitig an und zwar mit der gleichen Kraft und erfahren somit eine Beschleunigung, also die werden sozusagen, ja, verändern ihren Ruhezustand oder ihren Bewegungszustand und bewegen sich, ja, wie gesagt, erfahren eine Kraft. Und weil aber diese Kraft gleich groß ist, die Massen aber zwischen Ball und Erde unglaublich unterschiedlich sind, sieht das dann im Endeffekt so aus, als ob nur der Fußball auf die Erde fällt, aber in Wirklichkeit fallen ja beide aufeinander zu. Nur die Masse des Fußballs ist so gering, dass man nicht feststellen kann, dass man nicht messen kann, dass die Erde sich auch sozusagen zum Fußball angenähert hat. Und je geringer der Unterschied ist zwischen den Massen, desto mehr wird einem das bewusst. Ne? Also wenn wir mit ganz großen Unterschieden immer uns anschauen, dann sieht das immer so aus, als ob die Erde überhaupt nicht von dem Fußball beeinflusst wird, sondern nur sie sozusagen den Fußball anzieht. Oder man kann das auch von mir aus so ausdrücken, dass der Fußball sich von der Erde angezogen fühlt. Und wenn man jetzt überlegt, okay, der Fußball hat seine Position geändert, ja, der war also erstmal, sagen wir mal, von mir aus 1,50 Meter von der Erde entfernt, man lässt ihn los und während wir zuschauen, fällt auf die Erde und bleibt nach ein paar elastischen Stößen auf dem Boden liegen, dann hat er seine Position geändert. Er hat also praktisch 1,50 Meter, sozusagen eine Strecke von 1,50 Meter überwunden. Und liegt jetzt ganz woanders, wo er vorher war. Und man hat selber dazu nichts getan. Das heißt also, man hat selber jetzt nicht mit Muskelkraft den Ball jetzt nach unten befördert, sondern das ist passiert, ohne dass man das mit der Muskelkraft getan hat. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, das war die Gravitation, das ist immer der Effekt, dass Massen sich anziehen, was man damit meint, ist eigentlich, dass man sagt, diese Sache ist von selbst passiert. Und von selbst könnte man so ausdrücken, also jetzt physikalisch gesehen, dass die Masse, die Protonen haben diese Fähigkeit, besitzen also diese Kraft, die in ihnen wohnt. Und sie wird dann erst sozusagen, kommt die zur Geltung, wenn ein anderes Materiestück, ein anderes Proton, ein anderer Gegenstand in ihre Nähe kommt. Und wenn man sich jetzt überlegt, man ist jetzt praktisch im Weltall und weit und breit, man sieht nichts, aber dennoch kann man ja feststellen, dass zum Beispiel man, oder ein anderes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sich jetzt die Erde anschaut, dann ist die Sonne ja relativ weit weg, gut, man kann die Sonne ja sehen. Nur die Erde kann die Sonne ja nicht sehen. Und es gibt ja auch keine Verbindung, kein Medium zwischen Sonne und Erde, jedenfalls nicht irgendetwas, was Materie wäre. Und jetzt stellen sich natürlich die Physiker die Frage, woher weiß denn die Erde, dass die Sonne da ist? Und ganz klar, offensichtlich gibt es hier einen Einfluss der Sonne auf die Erde. Denn der Einfluss ist immer der, dass die Erde nicht sich geradlinig fortbewegt, was sie normalerweise aufgrund ihrer Trägheit ja tun müsste. Trägheit heißt, dass alle Körper eigentlich sich immer mit gleicher Geschwindigkeit in die, in die gleiche Richtung bewegen. Und jedes Mal, wenn sie das nicht tun, dann muss auch eine Kraft sozusagen dafür verantwortlich gemacht werden. Und die Erde macht ja eine Kreisbewegung. Und Kreisbewegungen sind immer Bewegungen, wo andauernd eine Kraft wirken muss, weil wir andauernd die Erde sozusagen daran gehindert wird, sich geradeaus fortzubewegen. Ja, eine Kreisbewegung ist ja permanent sozusagen verletzt, sozusagen den Trägheitswunsch, immer geradeaus fliegen zu wollen. Das heißt also, physikalisch sagt man sich jetzt, okay, woher weiß die Erde das? Es gibt ja gar keinen Vermittler zwischen Sonne und Planet. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel als gläubiger Mensch sagen würde, ja, dass die gesamte Materie, die ganzen Elektronen und Atomen und die Atome und die Protonen, die Neutronen, aus denen sich die Atome zusammensetzen, die Atomkerne, wenn die jetzt sozusagen die Geschöpfe Allahs sind, ja, also wenn Allah die gemacht hat, und dann könnte man ihm halt sagen, okay, Allah weiß ja, dass zum Beispiel, wie weit Erde und Sonne voneinander entfernt sind. Und Allah SWT könnte dann nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, nach einer bestimmten Sunna, wie wir zum Beispiel Muslime sagen, Sunna heißt also einer bestimmten Angewohnheit, nicht Angewohnheit, ja, so eine Art, doch, ja, Gewohnheit, die relativ willkürlich dann natürlich ist, kann also ihnen sagen, wie sie sich zu bewegen haben. Und mit kann sagen, heißt also so eine Art Befehl zu geben und in einer gewissen Art und Weise nicht nur Befehl, sondern es sie auch selber sozusagen durch seine Kraft zu bewegen. Ja, dass man sagen kann, sie bewegen sich nicht von selbst, sondern sie bekommen diese Kraft von außen, von Allah, und Allah bewegt sozusagen Dinge. Das heißt, man kann sich also als gläubiger Mensch vorstellen, okay, wir haben einen Fußball, wir lassen ihn los, und im Augenblick, wo wir ihn loslassen, bewegt alles, waren auch da den Fuß und die Erde aufeinander zu, in bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die eben halt mathematisch beschrieben werden können. Und sie sehen eben halt dann so aus, wie wenn ein Ball immer drunter fällt. Da jetzt aber die Physiker zum Beispiel jetzt nicht von so einer Sache ausgehen, also sie also nicht sagen, dass es einen, dass, also sie sagen schon, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt, aber nicht eine Gesetzmäßigkeit, die der zum Beispiel die Materie Folge leistet in einer Art Bewusstseinszustand, so dass jetzt ein Proton das sagt, okay, Allah hat mir gesagt, ich soll mich so verhalten, darum tue ich das. Oder früher, vielleicht könnte man sogar behaupten, dass so ein Physiker reden könnte. Nur der große Unterschied ist immer der, dass der Physiker nicht sagt, dass von außen dies manipuliert wird oder am Leben gehalten wird, sondern von innen. Und von innen deswegen, weil als Physiker wird eben halt gesagt, also was als Physiker, also die klassische moderne Physik, ne? Also wenn man jetzt irgendwie Nobelpreis haben will von den Schweden in Physik, dann wird man, wenn man das ernsthaft tut, natürlich sagen, dass wir nur diese Dinge als Ursache für eine Bewegung nehmen können, die selber Materie sind, ja, oder die selber von mir aus Energie sind, aber die irgendeine Wechselwirkung haben mit der Natur, also die Teil der Natur sind und deswegen eine Wechselwirkung mit ihr eingehen. Und darum sagen ihm halt die Physiker, dass in den Protonen ja irgendetwas ist, was diese Kraft, also diese Kraft der Materie ist die Kraft immanent, innewohnend, etwas anzuziehen oder jetzt bei elektrischen Wechselwirkungen zum Beispiel etwas abzustoßen. Und das heißt, wenn wir also physikalisch eine Sache sehen und wir sehen zum Beispiel, dass ein Stern wie die Sonne jetzt 8 Planeten in ihren auf eine Kreisbahn zwingt, aufgrund mit ihrer Masse, dann sagen ihm halt die Physiker, ja, das tut die Sonne. Und sie tut dies eben halt, weil sie eine bestimmte Masse hat, weil sie eine bestimmte Anzahl von Protonen jetzt sozusagen, weil sie sich jetzt dort angesammelt haben, und die haben diesen Effekt. Und wir brauchen eben halt niemanden von außen, der irgendwie etwas dazu tut oder etwas, ja, daran manipuliert. Und wie jetzt die Physiker sich erklären, dass die Planeten davon Notiz bekommen, ist eben halt, dass man sagt, dass diese Protonen, also diese Materie, Kügelchen, sagen wir mal, die jetzt die aus physikalischer Sicht diese Kraft besitzen, etwas anzuziehen, die verändern den Raum um sich herum. Ja, die verändern den Raum und dieser Raum ist dann kein normaler Raum mehr, sondern dieser Raum ist dann ein Raum, in dem ein sogenanntes, in diesem Fall Gravitationsfeld sich befindet. Und das heißt also, dass jedes Proton wird umgeben von einem Gravitationsfeld. Und wenn ich ganz viele Protonen auf einen Haufen zusammentue, wie zum Beispiel jetzt einen Planeten oder einen Stern, dann habe ich ein sehr, sehr großes und relativ starkes Gravitationsfeld. Und dieses Gravitationsfeld muss man sich so vorstellen, dass wenn sich ein anderes Proton, ein anderer Materiekügelchen jetzt in dieses Feld hineinbegibt, ja, dass dann in gemäß bestimmter Feldlinien in diesem Feld, dann sich auf diesen Feldlinien dieses neu dazugekommene Materiekügelchen in Richtung der Gravitations, des Gravitationsfeld aufbauenden Materiehaufens zubewegt. Das muss jetzt nicht immer, lass mich überlegen, gut, das muss nicht immer geradlinig sein. Das kommt natürlich darauf an, ob das Materiekügelchen, was jetzt in dieses Feld kommt, nicht selber schon eine Beschleunigung und nicht selber eine Geschwindigkeit schon hat. Dann wird es natürlich erst eine Kurve beschreiben und dann irgendwann mal dann doch relativ geradlinig in das Zentrum dieses Haufens hineinfallen. Und wenn es praktisch sozusagen aus der Ruhe, also wenn man es sozusagen da reinlegt und es dann loslässt und es von aus der Ruhe startet, dann wird es natürlich sich geradlinig auf diese auf diesen Stern oder was auch immer das ist, was dieses Feld aufbaut, hinzubewegen. Ja, wie gesagt, das ist ja im Grunde genommen auch irrelevant, weil die ganzen Diskussionen, weil worum es mir geht, ist eben halt, dass man als Muslim eben halt der Meinung ist, dass eben nicht etwas passieren kann, also dass der Muslim nicht daran glaubt, dass die Materie irgendetwas bewirken kann. Ja? Wenn zum Beispiel jetzt ein Physiker irgendwie von 3 Meter runterfällt, ja, und er landet dann glücklicherweise nicht irgendwie, keine Ahnung, auf hartem Boden, ja, sondern vielleicht, oder anderes Beispiel, er ist, sagen wir mal, an einem Haus und baut da gerade etwas und er fällt dann herunter und wird aber dann praktisch schon ein Brett, was aus einem Fenster herausragt, sozusagen aufgefangen. Und fällt jetzt nicht 10 Meter runter, sondern fällt immer nur 2 Meter runter auf dieses Brett. Dann wird der Physiker allen Ernstes, ja, allen Ernstes, wird er sagen, dass die Atome in dem Brett, ja, die haben seinen Sturz aufgefangen, ja, das ist eine Kraft gewesen, die ihm sozusagen von dem Sturz selbst sozusagen bewahrt hat. Und das haben diese Atome eben halt gemacht, weil sie das immer so tun. Ja, und sozusagen, sie mussten es tun, ja, in diesem Fall mussten sie es tun. Und gut, das Brett hätte morsch sein können, das Brett hätte zu dünn sein können, das hätte brechen können, aber in diesem Fall war es immer nicht so. Und dass er abgestürzt ist, war praktisch war unbeabsichtigt, ja, und dass das Brett dort war, um ihn aufzuhalten, war unbeabsichtigt, alles war unbeabsichtigt und auch die Kraft, die ihn aufgehalten hat, war unbeabsichtigt und war praktisch eine reine Wechselwirkung, die jetzt mit dem Resultat nichts zu tun hat. Also dass er vor dem Sturz bewahrt worden ist, ja, also sozusagen seine Geburt war unbeabsichtigt, sein auf das Haus hinaufsteigen war unbeabsichtigt, letztendlich, gut, er selber hatte vielleicht eine Absicht, aber jetzt nicht die Materie um ihn herum. Und dann abrutschen war unbeabsichtigt und seine sozusagen sein Auffangen von dem Brett war unbeabsichtigt. Und ein Moslem kann ihm halt sagen, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ihn ausrutschen lassen und hat dann praktisch als das Brett als Mittel genommen, um ihn sozusagen aufzufangen. Und die Kraft, die ihn sozusagen daran gehindert hat, runterzufallen, ja, das ist die Kraft eigentlich von Allah. Das ist Allahs Kraft. Und Allah hat ihn sozusagen bewahrt. Und wenn er zum Beispiel jetzt nicht das Brett berührt hätte und er wäre an dem Brett vorbeigefallen und wäre auf dem Boden 10 Meter runter angekommen, wäre das natürlich auch die Kraft Allahs, die ihn dann zermatscht hätte. Und gut, ich denke, es ist absolut ja, sinnlos, darüber nachzudenken, jetzt jetzt über Recht und Unrecht in dieser Sache zu reden, also darüber zu diskutieren, wer hat jetzt Recht, ja, sondern Tatsache ist ja, dass das, was man beobachtet, ja, wenn man zum Beispiel einen Menschen beobachten würde, der jetzt runterfällt und auf einen, von einem Brett aufgehangen wird, dann wird dir ein Atheist und ein Moslem oder ein Christ, ein Buddhist, ein Jude wird ja höchstwahrscheinlich die Situation haargenau gleich beschreiben, ne, wenn sie objektiv bleiben. Nur der Witz ist, man, die ganze Sache mit Glauben fängt dann immer an, wo wir an ein Gebiet kommen, wo man auch wissenschaftlich gar keinen Zugang dazu hat. Denn was ist Wissenschaft? Also wo man keinen wo man keinen Zugang hat, wo man irgendwelche Experimente machen müsste, ja, könnte. Denn wenn man zum Beispiel ja, wenn man also die Menschen tendieren dazu, die Naturwissenschaftler tendieren dazu, bestimmte Bewegungen, ja, die Gesetzmäßigkeiten folgen, ja, die sozusagen als unbeabsichtigt zu definieren, ja. Und Bewegungen, die zum Beispiel manchmal so und so laufen, also die jetzt, wo man jetzt keine Formel aufstellen kann, die sind dann sozusagen ja willkürlich, ja chaotisch. Und beim Verhalten von Tieren zum Beispiel, dann fängt man an zu sagen, okay, gut, dann behaupten sogar manche Wissenschaftler, da wäre irgendwie sowas wie ein freier Wille bis zu einem gewissen Grade da. Aber also ich denke, rein naturwissenschaftlich müsste man auch da dann sagen, gut, das sind chaotische Verhältnisse, das ist irgendwie, man könnte es theoretisch vielleicht auch irgendwie berechnen, aber das ist zu kompliziert. Aber wie gesagt, man tendiert dazu, sozusagen zu sagen, ja, das muss so sein. Und das ist eine menschliche Sache. Es gibt Menschen, die haben einen Unfall und sagen ja Schwein gehabt und machen das dann vielleicht genauso nochmal, weil sie sagen, okay, da gibt es jetzt nichts daraus zu lernen, weil da wollte mir keiner was beibringen und das ist ja sowieso alles Zufall. Und es gibt andere Leute, die sagen, nein, ich habe also mich in eine Gefahr gebracht und habe doch mal eine Chance bekommen, ja, mein Verhalten zu ändern. Und verspüren dann Dankbarkeit. Ja, gut, das sind dann immer Leute, die diese Dankbarkeit oder so etwas verspüren, was sie dann Dankbarkeit nennen. Und das haben andere Leute eben halt nicht. Ja, das sind jetzt so ein paar Sachen. Ich habe ja schon relativ lange geredet. Wenn ich das irgendwie kurz zusammenfassen darf, wollte ich eigentlich heute mehr so darauf hinaus, dass man eben halt sich über ganz. Ganz ja banale oder ganz normale Dinge Gedanken macht, die immer wieder passieren und dass man darüber nachdenkt, was der Ursprung dieser Dinge sind. Jetzt am Beispiel Gravitation. Also die einen sagen eben halt, gut, ganz viel Materie hat eben halt besitzt diese Eigenschaft, dies zu tun, ja. Im Grunde genommen man könnte sagen, sowas wie Götzenkult, ja, weil wenn ein Götzenanbeter sagt, der Stein vor mir, der kann zum Beispiel jetzt meinen Sohn gesund machen oder er kann zum Beispiel jetzt es regnen lassen, ja, dann ist das für mich jetzt relativ ähnlich, als wenn man sagen würde, ja, er kann andere Materie anziehen. Also wie gesagt, ich als Moslem würde natürlich sagen, dass niemand irgendwas kann, ja. Also auch ein Elefant kann keinen Baum aus dem Wald ziehen, sondern Allah zieht Bäume aus dem Wald heraus, ja. Und keine Sonne kann irgendwo einen Planeten anziehen. Allah hält die Dinge in einem bestimmten Abstand zueinander und entfernt Dinge voneinander. Und nur weil er dies auf eine bestimmte Art und Weise tut, heißt es nicht, dass er das nicht absichtlich macht. Ja, und das ist eigentlich das alte Lied von Zufällen und von Unbeabsichtigkeit und Absicht, die man naturwissenschaftlich nie knacken kann. Das ist ein philosophisches Problem, dass eben halt einige Leute sagen, gut, das ist jetzt absichtlich passiert und die anderen sagen, nein, da war keine Absicht. Weil man kann beides, ist mir jedenfalls nicht bekannt, wie man beides beweisen oder widerlegen könnte. Gut, ich hoffe, das war nicht so chaotisch, was ich heute gesagt habe und ruhige mich immer mit dem Wissen, dass man natürlich auch jederzeit abschalten kann und hoffe, dass ich nicht zu viel von eurer Zeit gestohlen habe. Alles, was ich gesagt habe, was in irgendeiner Weise euch positiv berührt hat oder berühren wird, das ist selbstverständlich von Allah subhanahu wa ta'ala, und alles, was ich gesagt habe, was euch irgendwie ja Zweifel in euch geregt hat oder irgendetwas was falsch war, ja, das wird höchstwahrscheinlich von meiner Unzulänglichkeit, von meinen Fehlern gewesen sein, und das möge mir Allah verzeihen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören, und in diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.